das Gartentor. Und ein Schritt schweift über den Land. Sie trat ein Lobetörend. Und sank mir in die Arme. Machtendes Kosen, na war ich erregt, die schöne Hetzfarbe vom Schleier hüllte, verflogen für immer der Traum, meine Liebe, die Stunde verflossen. Und ich sterbe verzweifelt.